Man denke sich aber in die Verstörtheit etwa eines jungen Mädchens hinein, dem der Psychiater mit apodiktischer Sicherheit georakelt hat, es leide an einem Vaterkomplex. So zwar, dass nun, nach den uns wohlbekannten, im dritten Teile von Geist und Judentum ausführlich gehandelten Gesetzen fixatorischer Verknüpfung, der Vater dem erotischen Empfindungsleben mit einem Mal verknüpft wird und die Unglückselige nun nie mehr in ihrer verstörten Seele das Bild des Vaters ohne erotische Begleiterscheinungen zu sehen vermag, bis auch in Wirklichkeit das vorerst eingeredete und aufgezwungene zu lebenszerstörender Wahrheit wird. Dass der Jude Perversionen des erotischen Prozesses viel zugänglicher ist als der Arier, wissen wir bereits. Dass aber die jüdische Ärzteschaft zweierlei Weisheit predigt, die eine für den zu vernichtenden arischen Menschen, die andere für den zu heilenden und stählenden jüdischen Stammesgenossen, ist wohl weniger bekannt. Ein bekannter Schüler Freuds wagt es so zum Beispiel allen Ernstes, die Onanie als nicht gesundheitsschädlich öffentlich geradezu zu empfehlen, wogegen den jüdischen Stammesgenossen Keuschheit und Sittenreinheit ans Herz gelegt wird. Und dass es namentlich die jüdische Ärzteschaft ist, die der unglückselig verarmten und verkommenen einheimischen Bevölkerung mit innigem Behagen den Dienst der Abtreibung der Leibesfrucht leistet, ist allgemein bekannt. Der schamlose Vernichtungswille gegen das Wirtsvolk kam nach dem Umsturz erschütternd zum Ausdruck, da etwa 9 jüdische Ärzte gleichzeitig und durch gemeinsame Plakate in verschiedenen Wiener Bezirken Vorträge ankündigten, deren Ziel und Sinn die planmäßige Verhinderung der Konzeption war. Der Verfasser schmeichelt sich, dass die Deutlichkeit und Schärfe, mit der er dies verbrecherische Treiben in einem vom Deutschen Club in Wien veranstalteten Vortrage im Oktober 1919 öffentlich an den Pranger stellte, bewirkt hat, dass jene schamlosen Plakate und Vorträge bald verschwanden und eingestellt wurden, was natürlich die geheime Wühlarbeit und das Entgegenkommen gegenüber den Wünschen und Nöten der verarmten Wiener Bevölkerung gewisslich nicht eingedämmt hat. Wenn man aber bedenkt, dass in Wien ein eigener Verein Mutterschaftsschutz besteht, der Vernichtung der Leibesfrucht propagiert, dass mit Broschüren dieses Inhalts in vielen Tausenden und zu merkwürdig billigen Preisen die Städte und das Land überschwemmt werden, wohingegen die Kinder Israels, die sich's ja auch leisten können, immer nach dem Grundsatz huldigen, fruchtbar zu sein und sich zu vermehren, wie der Sand am Meere, so wird man die teuflische Zielstrebigkeit, den verbrecherischen Vernichtungswillen Zions mit Schauder begreifen lernen. Dass die Geschlechtskrankheiten das beliebteste Gebiet jüdischer Behandlung abgeben, ist ziemlich allgemein bekannt. Ist doch jeder an Gonorrhoe oder Syphilis erkrankte Mensch für den Juden mit jüdischer Orientierung das wandelnde Kapital, dem ausgiebige und langfristige Zinsen zu entnehmen, die behagliche Aufgabe desjenigen ist, der im Arier nichts anderes sieht als das Ausbeutungsobjekt seiner Geldgier. Die Leichtfertigkeit, mit welcher zum Beispiel die erst erwähnte Krankheit gerne als eine Kleinigkeit hingestellt wird, trägt viel zu ihrem chronischen Verlaufe bei und füllt die Taschen der Spezialisten jüdischen Bekenntnisses. Hiermit soll natürlich nicht gesagt werden, dass nicht auch ein Teil der andersrassigen Ärzteschaft aus dem Leide der Menschheit ausgiebig Kapital zu schlagen weiß. Doch aber ist die Entsittlichung der Ärzteschaft nach dieser Richtung hin unbestreitbar jüdischen Ursprunges. Und wenn wir uns nach jenen Zweigen der Medizin umsehen, in welchem tieferer Einblick in das physiologische Gefüge des Organismus Not tut, so ist und bleibt der hier fassende Geist tonangebend und führend, und nur in jenen Bereichen des Experimentellen, wo die Vergewaltigungsinstinkte des Judentums zutage treten, wurde von dieser Seite, und zwar in recht verhängnisvoller Weise, Neues geleistet. Da aber gehen Zions Bestrebungen namentlich dahin, die durch physiologische Erkenntnisse immer sicherer gewordene Rassentheorie zu zerstören und zu verwirren. Und so ist es denn in der Biologie und beim Experiment, das sich mit den Sexualorganen mannigfaltiger Lebewesen beschäftigt, wo das Judentum Neues zu erweisen beflissen ist, namentlich nach der Richtung hin, dass die Deszendenztheorie nach Weismann von der Unveränderlichkeit des Keimplasmas ins Schwanken zu bringen. Hier muss namentlich der Freimaurer und Biologe Paul Kammerer genannt werden, der nach vielen Richtungen hin eine nicht ungefährliche, geradezu als zionistisch anzusprechende wissenschaftliche Tätigkeit entfaltet. Während nun aber die Transplantationen von Eierstöcken und Samenträger bei Tieren Veränderlichkeiten aller Art darzeigen sollen, sind dies nur die ersten schüchternen Vorbereitungen zu Vergewaltigungen ganz anderer Art. Denn unter dem Vorwande der Verjüngung oder der geistigen Aufzucht oder der rassenhaften Verbesserung will diese schamlose und der Natur skrupellos geradezu ins Handwerk pfuschende Wissenschaft dahin bringen, dass es ihr gestattet sein soll, auch an Menschen ihre segensreichen Transplantationen vorzunehmen. Die geheimste Absicht aber bei derartigen Eingriffen wäre namentlich einerseits die Verwischung der Rassengegensätze, andererseits aber die Ertötung jeder Zion nicht genehmen Geisteskraft im Keime. Hat der Arzt zum Beispiel einen arischen Hoden einem jüdischen Manne aufgepfropft, so wäre durch die Zeugung eines arischen Sprösslings etwa die Unsicherheit der Rassentheorie wieder einmal bewiesen, wobei das arische Keimplasma natürlich trotz dem Wohnungswechsel zutage träte und nur durch die Unkontrollierbarkeit des Arztes der Hokuspokus demnach ermöglicht wäre. Zum Zweiten aber könnte der Arzt, dem der Mensch zu solch frechen Vergewaltigungen überantwortet wäre, geistige Kräfte, die ihm unbequem sind, durch Entfernung von Drüsen und Beeinflussung wichtigster Sekretion, also der Hormone, geradezu ausmerzen und die dem Judentume so gefährliche arische Genialität wäre wehrlos seinem vernichtenden Hasse preisgegeben. Daher kann nicht früh genug vor den von solcher Biologie ausgehenden bösen Gelüsten gewarnt werden. Wir werden den Namen Kammerer auch ganz anderem Gebiete, aber zu völlig analogen zionistischen Zwecken hervortreten, wiederfinden. Wie sehr es aber Zions innigstes Bestreben seit jeher bildete, gerade die produktiven Kräfte, die Selbstherrlichkeit des Gedankens, am liebsten gleich physiologisch zu vernichten, ehe es zu den gefährlichen Ausstrahlungen und Einwirkungen auf das im Grunde nur ihrer Ausbeutung dienen sollende Volk komme, beweist ihre Kenntnis von der zerstörenden Einwirkung hochgespannter Frequenzströme geradezu auf den produktiven arischen Schädel. Wenn es so dem Arzte freistünde, durch physiologische Eingriffe im Dienste der nächsten Generation sowie durch elektrotechnische Behandlungen geradezu systematisch die Entgenialisierung des arischen Menschen vorzunehmen, dann ist wirklich nicht abzusehen, welche Macht der Welt jemals wieder imstande wäre, solche Vernichtungsarbeit an der Menschheit zu bekämpfen oder auch nur anzutasten. Und so muss denn, mag sich der Jude auch auf dem Umwege großartiger Verjüngungskünste nach Steinach an das Recht, durch operative Eingriffe das Leben zu vergewaltigen, heranschleichen wollen, klipp und klar das strengste Verbot ausgesprochen werden, andere operative Eingriffe vorzunehmen als solche, die der Heilung eines nachweisbaren Gebrechens, der Verhütung einer unmittelbar drohenden Lebensschädigung dienen, insbesondere aber, dass Beeinflussungen, die auf die nächste Generation hinaus zielen, jemals vom Arzte am Menschen vorgenommen werden.